WDR 3 Open. Pop 3. Mit Christian Möller. Herzlich willkommen zu Pop 3. Der Walk of Fame, das ist die berühmte Meile in Hollywood, wo die Namen der großen Filmstars verewigt sind. Der Weg dahin, das wissen junge Schauspieler, ist ziemlich steinig. Er führt oft über schlecht bezahlte Rollen in fünfklassigen Filmen und außerdem über die sogenannte Besetzungscouch. Pussy Stanton, die ist bereit, diesen Weg zu gehen. Sie ist eine der Hauptfiguren im Hörspiel von Ulrich Bassange, das sich um die schlechtesten Filme der 60er und 70er Jahre dreht. Kein Klischee wird ausgelassen und höchst fachkundig kommentiert wird das Ganze auch von den beiden Filmnerds Jörg Buttgereit und Thilo Gosejohann. Blitz Productions proudly presents Walk of Fame von Ulrich Bassange. Walk of Fame, schön im Wok. Ja, lecker, ne? Mit Sojasauce. Alle B-Movies beginnen mit einem Flugzeug oder mit einer Autofahrt. Das ist billiger. Also von mir ist diese Weisheit nicht. Alle B-Movies. Wüsste ich nämlich jetzt auch nicht. Alle Movies bewegen mit dem Vorspann. Ja. Und Action! Mission 1-2-3, do we have problems? Judging the way you are flying, you lost the whole instrument. Mayday! Delta 1 Oscar, to my compensation. Delta 1 Oscar, Zulu 2. We're sinking, come on! Negative, Roger, what do you have for your way? We're losing the world! Give me a second! Soll ich die Kamera ausschalten? Nein, draufhalten, das kriegen wir nie wieder so gut! Außerdem wird das zu teuer. Ich kann mir nicht noch eine Stunde Flugzeug leisten. Gestorben! Aber sie ist tot! Macht dir das gar nichts aus, Teddy? Schau doch wenigstens betroffen! Ja. Woher kriegen wir jetzt Ersatz? Wo die hergekommen ist, gibt's noch mehr von der Sorte. Ich glaube, so gemein sind Produzenten ja nicht. Also das halte ich für eine Überzeichnung. Wir sind empört. Everybody's a dreamer and everybody's a star. City, in every house and on every street. And if you walk down Hollywood Boulevard, their names are written in concrete. Celluloid Heroes? Werner Song von den Kings. Kennst du nicht? Nee, also ich hab das da nicht aufgemacht. Du hast gerade gefragt, wer 1976 ein Celluloid Hero war. Ja, für uns wahrscheinlich Chef, aber für die Allgemeinheit Rocky. Ja, Rocky war auch ziemlich gut. Für mich auch Rocky, klar. Aber wann ist denn der erste Rocky rausgekommen? 76. Ah ja. Ja. Hab gerade Rocky, was war das jetzt? 6 Balboa. Oder 7, war? Ich bin begeistert von dem Film. Ich fand den auch schön. Oder richtig gut. Ich hätte wirklich fast geheult. Und zwar mehrfach. Aber weil der Film so schön war. Hi. Ich bin Pussy Stanton. Ich komme aus Broken Arrow, Oklahoma. Yes, Sir. Yes, Sir. Eigentlich heiße ich Pussy Strohmeier. Aber hier in Hollywood ändert jeder seinen Namen. Das hat mein Agent gesagt. Mein Agent hat immer recht. Ja, ups. Aber um einen Film zu drehen, muss man einen Agenten haben. Und um einen Agenten zu kriegen, muss man schon einen Film gedreht haben. Ja, das ist eine dumme Sache, nicht wahr? Ich hatte Glück. Vorgestern auf der Straße, da sprach mich jemand an. Bist du beim Film? Ich? Haben Sie das gleich gesehen? Sag mal, du bist nicht fest bei einem Studio. Hättest du dann morgen Zeit für einen kleinen Stunt? Oh. Nein, nicht was du meinst. Ach so. Ja. Ich musste dann mit einem Auto in einen Hamburger-Stunt, ich meine Stunt fahren. Über eine Rampe, leichte Übung. Der Wagen war sofort hin. Der stand auch. First Take! Die waren ganz begeistert. Und mein Agent auch. Ja. Also jetzt bin ich hier im Dschungel. Auf den Philippinen, wissen Sie? Irgendwo in der Nähe von Manila. Nur weil jemand so schnell vom Himmel gefallen ist. Wir drehen mit Teddy Romero. Racheengel auf der Blutinsel. Blutinsel wahrscheinlich, weil hier, weil hier mehr Moskitos als Luft sind. Auch sonst ist hier einiges anders als in Broken Arrow. Assistenten hätte auch gut Ilsa She-Wolf auf CSS spielen können. Aber das war Diane Thorne. Diane Thorne. Die ja noch andere Ilsa-Filme gemacht hat. Ich bin bei diesem Thema Nazi-Exploitation total unterbelichtet. Also. Ja, die Italiener haben sehr viel gemacht. Gestapo's Last Orgy, dann gibt's Beast in Heat, das ist auch so ein halber Frauengefängnisfilm. Da gibt's zum Beispiel so einen Neandertaler, der immer Frauen vergewaltigt. Ach. Aber das Spannende bei Ilsa ist ja, dass das halt eine Frau ist, die Lagerkommandantin und die halt Männer vergewaltigt. Aber eigentlich werden natürlich auch nur Männerfantasien befriedigt. Regiebesprechung. Hallo. Ruhe bitte, Regiebesprechung. Danke, John. John kennt ihr schon, er ist mein Assistent. Hi. Hi, John. Das ist Harvey W. Blitz von Blitz Productions, unser Produzent. Guten Morgen, Ladies. Guten Morgen. Hi. Hi, Harvey. Und das ist Paul, unser Autor. Hi. Hallo zusammen, grüß euch. Ja. Hallo, also passt auf, die Geschichte geht folgendermaßen. Ich hab... Einige kennen mich ja noch nicht. Teddy Romero. Hi, Teddy. Hi. Nun, das Wichtigste zuerst. Vergesst das Drehbuch. Aber wir entscheiden jeden Morgen neu, was wir drehen. Oh, ich finde das total. Ich brauche doch meine Vorbereitung. Wie soll ich das denn machen? Psst, Ruhe bitte, zuhören. Hört zu. Psst. Danke, John. Zu den Rollen, auch das ist ganz einfach. Jeder behält seinen Namen. Hä? Also, muss ich das jetzt verstehen? Na, deine Rolle heißt auch Pussy. Ach so, das ist ja ganz einfach. Da musst du nichts Neues lernen und die anderen auch nicht. Ja, das haben wir bei Andy in der Factory auch immer so gemacht. Ja, ich weiß, Mary, ich kenne die Stories, aber so viel Koks und Speed gibt's hier nicht. Dann vergesst ihr wenigstens euren Text nicht. Also, Pussy bleibt Pussy, Mary bleibt Mary. Ida bleibt Ida. Und Stacy bleibt Stacy, ich hab's gecheckt. Aber Dr. Wu heißt in Wirklichkeit anders. Dieser asiatische Namen kann sich sowieso keiner merken. Allerdings. Der kommt auch erst übermorgen zum Dreh. Ja. Nun zu unserer Geschichte, bitte, Paul. Danke, Teddy. Paul ist im Grunde seines Herzens Romantiker. Aber wes Brot er frisst, des Lied er singt. Und er frisst nun mal Harveys Brot. Das Brot der Serienkiller. Kannibalen und Terrorbiker, der geilen Nonnen und sadistischen Zwerge. Das Monsterbrot, das Zombiebrot. Kaum Platz für eine Love Story. Gut, hör zu. Die Geschichte geht folgendermaßen. Pussy, ja? Ist eine internationale Agentin. Oh, ich? Sie ist seit Jahren hinter dem verrückten Dr. Wu her. Der strebt nämlich die Weltherrschaft durch Zombifizierung der Menschheit an. Auf ihrer Suche befreit Pussy zwei Mädchen aus dem Frauenknast, wo sie von einer sadistischen Gefängnisdirektorin, das bist du, Mary, gefoltert und lesbisch missbraucht wurde. Pussys Danten schwant, worauf sie sich da eingelassen hat. Aber man schreibt die 70er. Die sexuelle Revolution hat alle fest im Griff und Pussy will nach oben. Manchmal weiß man erst, was man will, wenn man weiß, was man nicht will. Der junge Autor Paul ist ihr allerdings sympathisch. Die Inselbewohner in Zombies verwandelt. Aber Pussy und die Mädchen räumen richtig auf. Als sie schließlich den Palast des Doktors stürmen... Pussy, hörst du noch zu? Da stellt sich heraus, hört ihr zu, da stellt sich heraus, dass er längst getürmt ist. Ja? Sie befreien die restlichen Insassinnen aus dem Gefängnis, entdecken dabei Mary in prekärer Lage im Bett mit Dr. Wu und nehmen grausame Rache an beiden. Währenddessen richten die weiblichen Gefangenen ein Blutbad unter den Wärterinnen an. Ja! Die Story ist gar nicht schlecht. Nö, nee, ist eigentlich ziemlich gut. Ja. Das hat hier manchmal so einen ironischen Unterton, den kann ich nicht nachvollziehen. Das könnte ich mir auch als A-Film vorstellen. Ja. Fehlt mir noch die Liebe. Liebesgeschichte? Ja. Können wir da auch richtig schießen? Oder sind wir bloß wieder die ganze Zeit nackig? Also Stacy. Ein total unvorstellbarer Gedanke, dass damals sowas dann auf richtig Film gedreht wurde. Und wir waren diejenigen, die an dieses Film nie dran kamen, weil es so teuer war. Genau. Und die Kameras so groß und unhandlich. Und Filme drehten nur welche, die unfassbar viel Geld hatten. Und woanders wohnten. Du wohntest es ja immerhin in Berlin. Aber in Gütersloh wurde kein Film gedreht. Egal wie teuer. Aber das Schöne ist natürlich, dass die Leute, die denn da auch Filme gedreht haben, dass die dann eben mit den Sachen umgehen konnten. Weil da konnte man nicht einfach so eine Kamera, die man mal eben in so einer Elektrobude gekauft hat, anknipsen und dann damit Filme machen. Nee. Das kann man ja heute. Aber wobei, deswegen muss man sich auch so viel Müll ansehen. Ne? Richtig. Wir drehen jetzt den Gangbang. Alles, wie bitte? Gangbang? Das haben wir heute Morgen geschrieben. Kennst du noch nicht? Das hast du geschrieben, Teddy. Ruhe am Set! Ruhe, verdammt nochmal! Hallo! Pussy. Du wirst von 8 Asiaten-Zombies vergewaltigt. Was? Du bist von Abscheu erfüllt. Dein Gesicht sollte einen schmerzverzerrten, widerwilligen Ausdruck zeigen. Aber Teddy... Den Text kannst du improvisieren. Pussy auf Position! Ja, gut, also gut. Die Jungs rundum! Bei dem Bemoosten hier hat sich der Glibber gelöst. Maske, Maske, ich mache selber. Genau wie die Aufnahmeleitung, das Licht, die Kamera. Halbtotale. Ja. Können wir, John. Aber immer, Teddy. Achtung, Ruhe am Set. Ton. Läuft. Kamera. Nun. Klappe. Racheengel Gangbang, die erste. Und Action. Pussy Stanton wird von 8 Filipinos vergewaltigt. 45 Minuten entwickelt der Film überhaupt keine Handlung, außer dass Leute vorhaben, zu einer Insel zu fahren. Und während dieser 45 Minuten kopulieren sie hin und wieder mal. Lutschen so ein bisschen aneinander. Ja, aber auch vage. Ja, ja. Und dann, nach 45 Minuten, sind sie auf der Insel und dann kommen Zombies. Genau. Aber das jetzt beides innerhalb derselben Szene... Nee, ich glaube auch gerade die Gewalt ist ja der Platzhalter für den Sex. Wenn man Sex im Film sieht, braucht man die Gewalt eigentlich nicht mehr. Nee, eigentlich eins von beiden. Und jetzt ranzoomen! Auf seinen Hintern! Auf den Arsch! Perfekt! Gestorben! Oh. Yeah, hey! Du Drecksack! Das stand nicht im Drehbuch! Du bist nur ein Drecksack! Puh, das ist aber frauenfeindlich, ne? Sexismus im B-Film, gibt's das? Also nicht so deutlich, ne? Glaube ich. Auf der Leinwand später denn. Ja, ja. Aber so am Drehort wird eigentlich noch ja, so getan, klar, als wenn es große Kunst ist, hoffe ich. Und Action! Die Mädchen sind auf Schleuderkurs. Pussy lenkt den Demolition Car über eine unbefestigte Piste. Dem Sprengmeister steht der Schweiß auf der Stirn. Alle 3 Meter gibt es eine Explosion. Aida ist blass. Jetzt nicht so gefallen, der Take. Mistvieh. Können wir das nochmal? Nein. Teddy, nochmal geht nicht. Das Auto ist im Eimer. Hallo. Ein anderes Auto hat gar keinen Sinn. Fix und fertig. Wäre auch viel zu teuer. Ja, und sonst passt auch der Anschluss nicht mehr. Stimmt auch wieder. Hallo. Mein Kopf. Dann bereiten wir alles für die Zombieschlacht vor. Jo, okay, Boss. Oh. Entschuldigt. Was ist denn eigentlich mit Aida? Um Gottes Willen! Aida! Aida! Mensch, Pussy. Lass dich trösten. Ist ja fast eine Liebesgeschichte, die ein bisschen an die an King Kong auch erinnert. Ja. Der Schreiber, der mitfährt. Ja. Um und sich dann in den B-Filmstar genau. verguckt. Er soll die Continuity kitten und verguckt sich. Hi, ich bin Paul, Drehbuchautor. Bei Blitz Productions muss alles ganz schnell gehen. Meistens habe ich 3 Scripts gleichzeitig in der Mache. Teddy verlangt immer, dass ich am Set dabei bin. Für ihn muss ich nämlich ständig umschreiben. Weil dieser Film besonders wenig Budget und besonders wenig Drehzeit hat, arbeiten wir auf den Philippinen. Da ist das Klima angenehm, das Leben ist billig und die Statisten auch. Und, also, was soll ich sagen? Ich habe mich in Pussy verliebt. Ja, first take. Sie weiß es nur noch nicht. Und jetzt, bitte entschuldigen Sie mich, ich muss weiterschreiben. Teddy wollte noch Zwerge einbauen. Wird viel geschrieben bei B-Filmen? Wird viel umgeschrieben oder dreht man einfach direkt anders? Also ich glaube, oft ist es so, dass die Produktion schon anfängt, wenn das Skript noch nicht fertig ist. Ja, das kann wohl sein. Also damals hat man einfach viel Kanonenfutter für die Autokinos gebraucht, ne? Viele Filme. Heutzutage wird, glaube ich, jedes Skript irgendwie 20 Mal umgearbeitet, bevor überhaupt jemand anfängt zu drehen, weil sie irgendwie am besten gar nicht erst anfangen wollen zu drehen, weil also teuer. Ja, alle Angst. Damals ist es ein bisschen anders gewesen. Da musste der Film her und der Plakat hing schon und der Film war noch nicht gedreht. Ja, ja. HWW Blitz macht seinen Produzenten Vorteil und legt zwischendurch mal Stacy auf die Couch. Obwohl das Casting schon beendet ist. Der Showdown ist in vollem Gange. Stacy leistet Lippendienste. Ist es für den Ruhm? Oder steht sie tatsächlich auf? Stacy, komm her! Verdammt, Harvey! Bloß weil du der Produzent bist, kannst du noch lange nicht jede Mieze knallen, wenn er dir gerade steht. Und schon gar nicht, wenn sie unsere Darstellerin ist. Du kennst den Drehplan. So, Stacy, kommst du bitte zum Set jetzt, ja? 5 Minuten. Okay. Und zieh dir was Nettes an, ja? Du weißt schon, Hotpants, enges Top oder Bluse überm Nabel gebunden, Schätzchen, ja? Mhm. Und wisch dir das Gesicht ab. Ups. Walk of Fame. Den habe ich ohne Ton gesehen. In auf Super 8. Ja, ja. Nee, nicht in Berlin. Im Autokino, aber aus dem Kornfeld. Neben dem Autokino. Ohne Ton sozusagen. Du warst keine 16 oder 18. War total jung. Und dann konntest du da so aus dem Kornfeld rausgucken, genau, auf die Leinwand. Auf die Leinwand. Ich kann mich auch kaum noch daran erinnern. Mir war das doch irgendwie ein bisschen unangenehm, muss ich gestehen. Viel nackt und so? Nicht du jetzt im Kornfeld, sondern die Frauen im Film auch, oder? Viel nackt und fand man ja peinlich als Kind auch, ne? Wenn man irgendwie dann vor den Postern herging, irgendwie so Horror fand man unangenehm, aber nackt fand man auch peinlich. Ruhe am Set! Ruhe am Set, bitte! Hallo! Psst! Ruhe jetzt! Pussy, Stacy, Ida. Fiona. Entschuldigung, Fiona. Ihr habt die Aufgabe, diese 300 asiatischen Zombies niederzumähen. Eure Motivation ist einfach. Ihr wollt sie niedermähen. Sind die Waffen geladen? Eigentlich nur mit Schreckschussmunition. Entschuldigung, ich habe sowas ja noch nie gehalten. Andersrum. Wie? So? Ja. Und du musst auf den Rückstoß achten. Rückstoß. Ja, Vorsicht. Oh, Mädel, so? Und der Lauf wird sehr heiß, also nicht an die nackten Beine oder so. Ja? Nee. Mädels, ihr wisst, worum es geht. Rache für alles. Rache für alles! Für die Vergewaltigung! Ja! Den Frauenknast! Ja! Die Folter! Ja! Ihr zieht in den Krieg für die entrechteten Frauen. Für den Sieg der freien Welt gegen die Zombie-Horden des Dr. Wu. Ja! Eine zutiefst politische Aussage. Rache für alles hat mir eigentlich am besten gefallen. Wäre auch ein schöner Titel gewesen. Ja. Schöner Titel. Rache für alles. Und da kommt eine Menge in Betracht. Der Frauenknast. Kannst du auch schön auf die Titten zoomen, wenn der Rückstoß kommt? Die Leute wollen es bouncen sehen. Bitte, Maschinengewehre haben einen besonderen Reiz, wenn Arnold Schwarzenegger sie in Phantomkommando in der Hand hält und möglichst viele Bösewichter damit trifft. Ja, das Tolle ist, dass Arnold Schwarzenegger ja genauso große Brüste hat wie Frauen. Und die sozusagen dann auch anfangen zu schlackern, wenn das Maschinengewehr in Aktion ist. Ja. Ton! Läuft! Kamera! Los! Klappe! Rache, Engel, Zombie, Schlacht, die erste! Und Action! Ah. Das ist ein Phallus-Symbol. Das Maschine. Je größer das Maschine wäre, desto größer. Der Stau. Große Maschinengewehr-Szenen sind auch im Punisher, ne? Dem alten mit Dolph Lundgren. Ach, der ist auch gut. Die sind nämlich in Zeitlupe. Ach, schön. Da wackeln die Backen so richtig. Mein Magazin ist leer. Gestorben, das war spitze. Komparsen an die Kasse. Ja. Hauen mit Feuerwaffe. Das ist doch immer wieder der Bringer. Ha, genau. Wo ist eigentlich Fiona? Richtig ernsthafte Musik auch drin, die fast ein die Musik ist Ritz spitze, genau. Genau. Und ein super Film. Und also, er macht keinen Spaß. Er macht keinen Spaß und ich finde den Film top aktuell. Also diese ganze Sache mit gefundenem Filmmaterial im Dschungel, genau. Wo sich Leute gegenseitig filmen, die sie dann von Kannibalen gefressen werden. Und das sieht wirklich aus wie Dokumentation. Ja, ja. Und dann aber diese Doppelbürdigkeit ist auch krude, ne? Dass sie dann aber am Schnittplatz sitzen, sich das angucken. Film im Film. Film im Film. Metaebene. Ja, es ist aber auch tatsächlich so. Und die sind immer total angeekelt von dem Material. Und wir als Zuschauer kriegen es dann aber auch serviert. Und zwar in die Schnauze. Dieser Film wurde gemacht, damit so etwas Schreckliches nie wieder passiert. Ja, sagt dann der Hauptdarsteller, der eigentlich Pornodarsteller war. Genau. Wo ist der Eimer mit den Därmen? Der steht hier, John. Weiß super nicht, Plakat übrigens in Amerika. Einfach so eine Fresse, wo so Maden aus dem Auto. Ja, total beschissen. Oh nee, einer hat die Leber geklaut. Ist auch auf der Videokassette. Das ist dasselbe Cover und das kannst du vergessen. Ich bin Vegetarier. Ich esse kein Fleisch. Aber ist eigentlich toll. Also das außerdem bringt die Sache auf den Punkt. Sieht man auch oft als T-Shirt. Genau. Zombie mit I, oder? Oder mit ja, I, mit nur I. I. So toll. Stimmt. Ja, ja, ist schön. Stimmt. Ja, du mich auch. Produzenten sind die Geißel der Menschheit. Ist Mary fertig? Die ist hier in der Maske. John, das ist mir auch ganz recht, so lass sie da noch sitzen. Ich bin noch nicht fertig mit der Folterszene. Schreib doch rein, dass sie von dem Mädel wissen will, wohin die beiden geflohen sind. Ja, das war mir auch klar, aber es geht um die richtigen Worte, verstehst du? Wie wär's mit Heil Hitler? Wen haben wir denn hier? 3 Tage Folter haben dich also nicht klein gekriegt. Ich werde dich jetzt operieren müssen. Oh, das ist super, Teddy, super! Aber warte, ich kann nicht so schnell schreiben. Sag doch mal. Heil Hitler! Wen haben wir denn hier? Wieder ausgepeitscht im Hintergrund. 3 Tage Folter haben dich also nicht klein gekriegt. Ich bin Mary. Maria Satana. Ja, das ist auch die Nichte von Tura Satana aus. Faster Pussycat? Kill Kill. Kill Kill, die Dunkle ist das, ne? Die spielt doch auch in Astro-Zombies mit. Sag mal, ist das nicht auch die... Nee, das war... Wie ist der Nitten? Kitten? Latte Na, Widat? Die, ja, die, ist die. Die spielte bei Schlingensief mal mit, ne? Ja, stimmt. War die Kamera defekt, lief das Ton. Ich wusste aber auch nicht so recht, mit der Art anzufangen. Ist Schlingensief so ein Film-Nerd? Oder ist der eher ist mehr Kunst-Nerd, ne? Eher Kunst, glaube ich. Ja. Obwohl in dem Zusammenhang Kunst sagt man dann Nerd nicht mehr wahrscheinlich. Nee, da sagt man dann einfach Künstler. Ich erfand den Peitschentanz zu Venus in Furs. Kamera lief. Und unversehens war der nächste Film fertig. 20 Minuten oder 7 Stunden. Von Dramaturgie hielt er nicht viel. Ach, jetzt sind wir bei Andy. Wow. Ja, ja. Wir kennen ja von Andy Warhol nur Frankenstein und Dracula. Edie, Gerald, Ondine, dem schweigsamen John Cale, der noch schweigsameren Nico, Truman Capote, die Beatles, mit Jagger schauten rein. Holly kam aus Miami, FLA und Dali aus Katalonien. Eines Tages saß Bobby Dylan auf der Couch und verdrehte meiner Freundin Edie Sedgwick den Kopf. Ja, dann verlor sie langsam den Verstand und starb. Ausgehöhlt von Amphetamin und Alkohol. Da bin ich dann ausgestiegen. Seit meinem Entzug drehe ich B-Movies, meistens mit Teddy, und verdiene ganz gut dabei. Man darf sich allerdings für nichts zu schade sein. Shiny, shiny. Shiny boots of leather. Stopp, stopp! Und das! Stopp! So geht das nicht. Mary, kannst du den Mann auch mal mit dem Peitschenstiel auf die Genitalien schlagen? Ja, klar. Gut. Wir machen da dein Insert. Walk of Fame. Also, es war kein Porno halt, es war auch kein Splatterfilm. Also, was man im Fernsehen wirklich zeigen kann. Genau. Softsex, ja. Genau, es war nur so sleaziger Superschrott. Ich habe den mit meinem Bruder geguckt und wir haben echt gestaunt. Ja, das geht ja eher um die Ahnung der Gewaltandrohung. Ja. Tatsächlich passieren tut es ja komischerweise immer nicht so richtig hart. Werden diese Filme ja nie. Also maximal ausgepeitscht, aber dann auch nur so harmlos. Und genau. Hier, klatsch, klatsch, klatsch. Kann man eigentlich alles noch nach dem Motto, Frauen wären erst schön, wenn sie leiden, abbuchen? Ja, natürlich. Da ist nie wirklich was Schlimmes dran. Nee, das ist irgendwie ein ganz komisches Ding, so, dass also deinem Exploitation-Kino die Frau doch oft leiden muss als solche. Ja, genau. Ja, genau. Und der Arm ist hier, der andere. Nein, nein, nein, nein, das geht schon. Das über den Kopf. Oh. Nein, nein, nein, das geht nicht. Das soll ich wirklich anziehen? Oh, Mary Hase, Latex-Sonderanfertigungen sind irre teuer. Wir können dir leider kein neues Kostüm machen lassen. Das hier stammt aus Gummischlampen 4. Und das ist doch so gut wie neu, sag doch mal selber. Einmal getragen, höchstens. Es ist ekelhaft. Schauspieler sind Vieh. Ich bin Theodore Romero. Freunde nennen mich Teddy. Teddy Romero, der ist das der Bruder von George? Ich Seiteneinsteiger. Ist es der Bruder von George? Ich weiß auch nicht genau. Große Kunst. Es gibt ja viele verkommene Brüder. Es gibt zum Beispiel den Bruder von John Travolta, Joey Travolta, kein Witz. Der dreht unfassbare Gülle, zum Beispiel. Von Stallone gibt es auch einen, oder? Frank Stallone. Ein Freund hat mir ins Business gebracht. Frank Stallone. Die Familie hat das auch nicht mehr gerettet. Aber das Haus ist bezahlt. Ich versuche ja, jedem Film einen künstlerischen Kick zu geben. Leider sind Schauspieler und vor allem Schauspielerinnen nichts als Bestien. Ständig drauf aus, deine Vision zu zerstören. Man muss sie ignorieren. Am besten geht das, wenn sie das Drehbuch nicht kennen. Dann sitzt man am längeren Hebel. Umschreiben ist auch gut. Sie dürfen abends nie wissen, was sie am nächsten Morgen drehen. Und die Reaktionen müssen echt sein. Gespieltes Entsetzen finde ich zum Kotzen. Was mich interessiert, ist der Moment der realen Angst. Ich glaube, Racheengel auf der Blutinsel wird mein zweitbester Film. Gleich nach Sadisten des Satans oder nach Hillbilly-Kannibalen. Aufstehen, Mädels! Na los, hopp, hopp, hopp! Was ist denn los? Macht euch nackig! Bist du, John? Schon wieder? Um diese Uhrzeit? Was machen wir denn? Frühsport! Ach, na komm! Nicht so lasst euch nicht so hängen, werft euch was rüber und... Na komm! Hoch mit dir, Pussy Mami, na los! Los, Mädels! Ich will die doppelte Mopsbarre bitten sehen! Das mit diesem auf die Titten zoomen, da fällt mir ein, dass Tomb Raider, kennst du, Lara Croft, das Spiel, dass das ursprünglich ein männlicher Held gewesen ist. Ja. Und dass die Produzenten dann beschlossen haben, dass es unerträglich ist für den jüngelnden männlichen Spieler, ja, irgendwie stundenlang einen Mann auf den Arsch zu gucken. Das ist deswegen eine Frau okay geworden. Okay, okay. Was denn? Wir drehen eine Lesbennummer. Ich wusste es. In der Nacht vor der Entscheidung. Ha, genau. Ja, aber wie können wir kaschieren, dass Ida und Fiona tot sind? Schreib noch ein paar Zwerge rein. Was? John, du kannst auch sicher 3-4 Filipinas auftreiben, die nackt durchs Bild laufen. Es kommt immer gut. Passt vielleicht sogar in den Vorspann. Ah, das ist eine gute Idee, Harvey. Die könnten auf der Flucht vor Dr. Wu sein. Mary könnte sie durch den Wald treiben. Ja, in meiner Uniform mit der Hakenkreuzbinde. Ja, genau, da muss ich noch was umschreiben. Es könnte aber klappen. Ich kann das auch irgendwie improvisieren. Zum Donnerwetter, kleine Chinesenschlampen! Kommt sofort her! Nee, ich muss euch sonst noch härter strafen oder operieren! Die Chinesin sehen die Filipinas ja nicht gerade aus. Die Gedärme ja, raus! Ton! Kamera! Ton! Klappe! Racheengel-Lesbennummer, die erste. Und Action! Nachts im Wald. Stacy und Pussy in zärtlicher Umarmung auf dem Unterwaldboden. Beim Schein des Mondes sieht man in der Entfernung nackte Filipinas zwischen den Bäumen umherlaufen. Pussy hat einen riesigen Dildo umgeschnallt. Unheilvoll zoomt die Kamera vor und zurück. Aus der Ferne ertönt die Stimme der sadistischen Gefängnisdirektorin. Jäh wird klar, die Idee trägt. Kehrt augenblicklich um, oder ihr betretet die Welt des Schmerzes. Ich muss euch operieren. Nur so könnt ihr gehorsam lernen. Hast du das gehört, Pussy? Ja, Stacy, die alte Knüppelkuh ist unterwegs. Wir müssen einfach eingreifen. Nimm den Dildo mit, Pussy. Ja, Stacy. Nazi-Puppe, wir kommen! Gestorben! Prima! Sehr ausdrucksstark! Das bringt euch den Oscar! Ja, jetzt hab ich's. Wir müssen den Zombie-Kampf nach vorne holen, da ist einer noch dabei. Genau. Und dann? Ja, danach schneiden wir Frankensteins Todesrennen mit Aidas Brückensturz an. Klar, ja, dann stimmt die Chronologie wieder. Ha, aber dann, ja. Was mache ich dann mit Fiona? Dieses Geschrei mit, das ist alles unlogisch, konnte ich noch nie verstehen. Ich will das nicht. Was ist denn daran logisch? Wenn Shou Yun-Fat mit zwei Knarren durch die Luft fliegt, dann ist es mir doch lieber, wenn er 10 Meter lang durch die Luft fliegt und dann 100 Leute umbringt, als dass er nur 1 Meter fliegt, wie in echt, und dann vielleicht 2 treffen würde. Ich finde auch, dass es besser aussieht, wenn das Fahrrad explodiert, nachdem es die Böschung runtergefallen ist, ne? Ja, absolut. Nein, das Geschrei kann ich nicht nachvollziehen. Also das muss halt, oder es gibt ja auch die Leute, die sagen bei Star Wars, im Weltall gibt es keine Geräusche. Ach. Verstehst du, wenn du ein Raumschiff abknallst, dann kann man ja demnächst ohne Ton drehen. Ja, wenn, dann machen wir Star Wars, dann mach doch den Ton aus bei Star Wars, wenn du es nicht hören willst. Es ist Nacht. Stacy schleicht durchs Bild. Sie trägt ein weißes, nagelfreies Top und weiße Hotpants. Grüne Nebel waren links. Rote Nebel rechts. Stacy beginnt zu laufen. Durch Torbögen, unter einer bewachsenen Arkade durch. Sie hetzt auf einen hellen Fleck zu. Gegenlicht. Erschöpft holt Stacy an einem Brunnen Atem. Wer genau hinsieht, erkennt den Eimer mit Eingeweiden, den jemand auf dem Set vergessen hat. Eine Gestalt im dunklen Umhang tritt aus dem Schatten. Bleibt einen Moment hinter ihr stehen. Zückt einen Dolch ins Licht und sticht immer wieder nieder. Die Stoßhand trägt einen schwarzen Handschuh. Stacys lebloser Körper sinkt in sich zusammen. Das böse Filmteam wird auf jeden Fall bis zum letzten Mann dezimiert. Nur sieht man das ja nicht als filmische Auflösung, sondern man sieht das indirekt vom Filmteam selbst gefilmt. Genau. Und dann reist ja dieser andere in den Urwald, um dieses Material, was sie damals gedreht haben, zu bergen. Mhm. Und die zweite Hälfte des Films ist ausschließlich in New York im Schneideraum vom Sender und die sichten das Material. Du siehst also den schockierten Redakteur, wie er sich das schreckliche Dokumentarmaterial anguckt. Ja, ja. Und der Zuschauer guckt sich das ja auch an, weil das wird ja dann voll eingespielt. Das Schöne daran ist natürlich, dass man sich dabei die Frage stellen kann, wenn das jetzt allzu schrecklich ist und die ständig sagen, ach, das ist ja schrecklich, ja, warum gucke ich mir das an? Genau. Stacy ist tot. Nein. Nein. Gott sei Dank waren ihre Szenen abgedreht. Hast du eigentlich den letzten Rest Menschlichkeit auch noch verloren, Theodore Romero? Wie ist es denn passiert, John? Bitte, John, erzähl! Sie war heute Nacht im Studio. Da hatte sie nichts verloren. Offenbar hatte sie jemand dorthin gelockt. Die Scheinwerfer waren eingeschaltet. Sie war zuvor in der Garderobe gewesen. Ihr Ruf lag noch offen. Sie wurde erstochen. Das ist unfassbar. Ich fand sie in ihrem Blut auf dem Set. Der Darmeimer stand neben ihr. Ich hatte vergessen, das Zeug in den Kühlschrank zu stellen. Und dann... Stacy, ich hatte mich so an sie gewöhnt. Und deine Familie? Ich habe keine Familie. Ihr seid meine Familie. Das war alles gelogen. mit der Familie und dem Haus. Und jetzt ist sie tot. Blitz Productions widmet diesen Film den unbekannten Stuntwomen Stacey Love. Du, ich habe doch letztens gesehen, in tödlicher Mission, der James-Bond-Film. Ja. Und da wissen wir alle als Cinema-Leser, dass damals bei dieser Bob-Verfolgungsjacht dieser Stuntman gestorben ist. Ja. Das wird auf der DVD komplett verschwiegen. Das ist denen immer noch unangenehm. Hm. Das macht sich irgendwie nicht. Nee, nee. Ich dachte mit dem zeitlichen Abstand so von wegen, boah, damals war alles echt, da ist sogar einer umgekommen. Hätte ich gedacht. Gar nichts. Ich bin Harvey. Harvey W. Blitz, der mächtigste Mann bei Blitz Productions. Diese Produktion ist sehr bedauerlich. So viele Unfälle und Tote. Aber wir kommen gut voran. Auf die Jungs ist Verlass. Paul schreibt uns das alles um und Teddy wird sich nächste Woche im Schneiderraum einschließen und wieder das Beste rausholen. Ich muss mich manchmal schon wundern, was die Boys aus $50,000 alles machen. Warum ich mir das alles antue? Naja, vielleicht, weil ich so groß wie Hugh Hefner werden wollte. Mädchen sind meine Leidenschaft. Ich habe die Firma eigentlich nur gegründet, um zu casten. Der Castingbus ist immer noch derselbe. Der alte grüne Volkswagen mit dem Dachaufbau. Da bin ich romantisch. Wenn ich da drin schon alles entdeckt habe. Pussy hat drehfrei, weil Mary Folterszenen aufnimmt. Pussy wandert im Bikini zum Strand. Da sieht sie, wie sich eine kirchturmhohe Welle vor der Küste aufrichtet. Sie rennt zurück in die Richtung, aus der sie gekommen ist. Einige hundert Meter hinter ihr bricht die Welle. Ein Auto kommt ihr entgegen. Es ist der Castingbus. Am Steuer Paul, der sie unter Einsatz seines Lebens zu retten versucht. Siehst du mich? Der Castingbus! Ich kann das nicht, Paul! Irgendwie sagt man sich natürlich bei solchen Sachen auch, man hat es ja nicht besser verdient. Weil eigentlich will man diese Sachen ja. Tatsächlich guckt man doch aus dem Fenster, wenn man im Stau steht wegen eines Unfalls und man dann irgendwie bei dem Wagen angekommen ist, dann guckt man halt hin, okay, wo liegt der denn, der Tote? Man muss sich das vielleicht auch mal eingestehen, dass diese das Schaulust auch befriedigt werden will. Komm her! Pussy klammert sich an der geöffneten Beifahrertür fest, als Paul auch schon den Rückwärtsgang einlegt und mit Vollgas die Straße zum Filmcamp zurückprescht. Dabei zerrt er Pussy ins Auto. Jetzt sind wir sicher. Sie küssen sich. Vor ihren Augen kräuseln sich unschuldige Schaumkrönchen wie kleine Zimtschnecken. Mehr bleibt nicht von der Flutwelle, die gerade Hunderte in den Tod gerissen hat. Ja, der Tod hat viele Gesichter. So ein richtiger Arzt mit grauen Haaren und genau. Grauen Schnurrbart und Brille. Der uns mehr oder weniger darüber aufklärt, wie schrecklich alles ist. Und man fühlt sich nach dem Film doch auch auf seltsame Weise berührt und verletzlich. Also ich bin ja Fahrradfahrer in Berlin und bin danach extrem vorsichtig gefahren, weil ich mir über die Verletzlichkeit des männlichen Körpers sehr wohl bewusst war. Können wir mal die Muster sehen? Bitte, John. Ja, sind startklar, Teddy. Ruhe jetzt! Eigentlich alles first take. Okay, jetzt geht's los. Hey, hey, hey. Oh, die arme Stacy, da hat sie noch gelebt. Also von der letzten Nummer, da könnte ich noch mehr haben. Aber ich störe nicht. Deine Vorlieben sind bekannt. Ruhe, okay. Ruhe. Das ist so dunkel. Den Dildo sieht man schlecht. Ich darf gleich machen wir später. Teddy, soll das echt in den Film mit dem Dildo? Aber natürlich, Pussy Darling, du warst hinreißend. Ganz zauberhaft, Stacy auch. Wenn jetzt keine Ruhe in der Musterverführung ist, fliegt ihr alle raus. Gereizter Herr Regisseur. Ruhe! Jetzt weiß ich, wer... Halt's Maul, Paul! Ich weiß, wer Stacy umgebracht hat. Was? Was soll denn das? Na, schaut doch auf die Leinwand! Es ist Nacht. Stacy schleicht durchs Bild. Sie trägt ein weißes Nagelfrisur. Das hab ich nie gedreht. Weiße Hotpants. Warst du das, John? Grüner Nebel war links. Rote Nebel rechts. Nein, jetzt schaut doch auf die Leinwand! Erschöpft holt Stacy an einem Brunnen Atem. Wer genau hinsieht, erkennt den Eimer mit Eingeweiden, den jemand auf dem Set vergessen hat. Eine Gestalt im dunklen Umhang zückt einen Dolch und sticht immer wieder nieder. Die Gestalt dreht sich zur Kamera. Stacy, meine kleine Flötistin. Ihr Gesicht ist von einer schwarzen Maske bedeckt. Mit einer finalen Geste reißt sie die Larve ab und... Mary! Dr. Wu hat aus Manila angerufen und abgesagt. Er ist krank. Mit Attest. Was? Ich krieg gleich einen Tobsuchtsanfall. Zur Abwechslung. Das macht nichts. Ich schreibe das alles um. Ja. Wir machen mehr Autorennen, foltern noch ein Mädchen. Bevor Mary weg musste, haben wir noch was auf Reserve gedreht. Oh. Noch besser. Die Zwerge foltern das Mädchen. Ich setz mich gleich dran. Ja. Vielleicht noch ein Damenschlampfkampfring. Damenschlammringkampf. Oh, ja. Ein kleiner Catfight. Soll Pussy mit sich selber kämpfen, du Traumtänzer. Unsere Mädels sind alle tot. Oder im Knast. Ha, genau, Theodor. Ist ja gut. Das Blöde ist, dass ich aus diesen kläglichen Resten Kunst machen soll. Aber dafür zahlst du mich, Herr Harvey. Das rege ich mich auf. In 2 Wochen ist Premiere. Teddy Romero, der das ist doch ein reiner Autokinoregisseur, oder? The Pope of Drive-In, möchte man meinen. Ja, die haben zuerst Sexfilme gemacht, also keine Pornos wohlgemacht, Sexfilme. Und nachdem sich das Fleisch so nicht verkauft hat, haben sie irgendwie Splatterfilme gemacht. Für Autokinos. Die hatten auch in etwa die Länge, 60, 65 Minuten, dass man da gut 2 oder 3 hintereinander gucken kann. Wie? In den Autos saßen Liebespärchen. Die sind doch in die Autokinos gegangen, um zu knutschen und nicht um die Filme zu sehen. Richtig. Deswegen durften die Filme ruhig schlechter sein, weil die Leute haben sich die ja eh nicht angesehen. Das ist wirklich das Ding, ne? Mhm. Ich mach doch gar nicht. 2 Wochen später. Pussy besucht mit Paul das Autokino in Santa Monica. Um 23 Uhr findet dort die Premiere von Racheengel auf der Blutinsel statt. Beide sind bester Laune. Auch weil sie den Dreh hinter sich haben. Ich bin so kickerig heute. So, die Hübschen. Hallo. Hallo. Wir hätten gern 2 Tickets, bitte. Block C, Reihe 3 ist noch was frei. Oh, das ist schön, ja. Danke. Popcorn. Ja, gerne. Den mittleren Eimer und 2 Coke. Mhm. Ja. Mittlerer Eimer, 2 Coke. Da vorne rechts halten. Danke. Vielleicht sollte ich mal frei machen und unseren Film angucken. Ich glaube auch. Aber da sind wir frisch verliebt. Ja. Oh, da musst du rein, guck da. Ah, warte. Ich kann mich gar nicht konzentrieren. Oh, Paul. Jetzt hol mal den Lautsprecher rein. Ja. Das ist gut. Oh. So. Mein Herz, das hüpft. Bum, bum, jetzt kann's bum, losgehen. Bum, bum. Fühl mal. Bum, bum, bum, bum, bum. Ich freue mich so. Ich bin auch gespannt. Kiss, kiss. Oh, hat schon angefangen? Nein. Hallo, Fred. Was ist das denn? Was ist denn das? Ein Toter hing im Spinnennetz? Und warum hat mir das keiner gesagt, dass es ein Double Feature ist? Oh nein. Gib mir mal den Whisky. Ja. Jetzt geht's los. Schau mal, unser Film. Halt mal, da waren wir doch nie. Was ist das für ein komisches Fotostudio da? Hat das Teddy reingeschnitten? Das Geisterschiff der schwimmenden Leichen, was soll denn der Scheiß? Oh nein, Triple Feature. LSD opens up new vistas and experiences to those affected. I believe that every healthy person should try it. Her mind is aglow, careening through a cosmic vapor of invention. Pussy, Pussy Maus. Wach, wach auf. Ups. Jetzt geht's los. Was? Was geht, es geht los? Was geht los? Ah, unser Film, da steht's ja. Oh, starring, was Pussy's denn? Das bin ich. Wow. Buch Paul Sherman. Ja. Oh, gib mal den Whisky. Ich muss jetzt mal den Whisky. Nee, ich muss aber auch eigentlich aufs Klo. Was denn, Pussy, jetzt? Ich muss jetzt aber... Nein, jetzt lass doch mal, der Film, du bleibst jetzt mal schön hier. Pussy, der Film fängt an, du bleibst jetzt hier. Pussy ist wird von 8 Filipinos vergewaltigt. Das ist ja das Letzte. Also das ist ja das absolute, ist ja eine Schande. Obendrein sehe ich aus, als hätte ich Schwimmreifen. Na ja. Ich muss sofort in diesen verdammten Film stoppen. Was tust du nicht? Bleib doch hier, Pussy! Nein, Pussy! Pussy! Pussy! Pussy! Pussy! Ich kann schon zu mir kommen! Pussy! Hey, nenn mich nicht Pussy, du Wichser! Na, geh du schön zurück in dein Auto, dein Film ist noch nicht zu Ende! Willkommen auf der Blutinsel! Komm her! Hey! Warte, bleib hier, du hast mich getötet! Aber du warst... Pussy! Sofort den Film ab! Ja, ich verlange das! In alle meine Persönlichkeitsrechte. Der erstaunte Filmvorführer dreht sich um und erkennt Pussy. Aufs Höchste angeheizt von der Vergewaltigungsszene auf der Leinwand, stürzt er sich auf sie und versucht, ihre enge Jeans herunterzuziehen. Lass los! Großen Engel im Bett! Lass sofort los! Ich dachte, für Typen wie dich gibt's solche Filme. Stell dich doch nicht so an. Diesen Film hast du doch auch gemacht, oder? Hier, du bist die schärfste Schnecke an der gesamten Westküste. Mindestens. Ich bin aus Oklahoma, du Arsch! Fort, bevor ihr, du verdammter Bastard! Paul setzt den geilen Bock mit einer 35mm Filmdose schachmatt. Dabei öffnet sich der Deckel. Der zweite Akt von Rache Engel auf der Blutinsel fällt in 1000 Schlingen zu Boden. Gleichzeitig frisst sich der erste Akt am Malteserkreuz des Projektors fest und fängt Feuer. Komm raus, Pussy, raus hier und zwar sofort. Du ein Scheißfeld. Du total Scheißfeld. Hey, wo wollt ihr hin? Hey! Scheiße! Es brennt! Feuer! Los, komm! Feuer! Komm, komm! Das ist wirklich unansehbar. Man hat mich jetzt auch gebeten, einen Audiokommentar für diesen Film einzusprechen. Viel Spaß. Ja, na, wie gesagt, wenn ich nicht hingucken muss, mache ich das. Aber ich werde genau das thematisieren, was ich dem Film dann auch vorwerfe, dass der da auch nicht genügend Distanz hat und eben vielleicht doch Exploitation-Gedanken da im Hintergrund sind. Ist da HWW Blitz? Yep. Bist du selber dran, HW? Wer denn sonst Kleines? Hör mal, Harvey, ich schlag die LA Daily auf und sehe mir selber auf die Titten. Aber die sind doch so schön. Ja, Harvey, ich finde sie auch schön, aber sie müssen nicht doch in der Zeitung stehen. Das ist doch Promo für dich. Nein, Harvey, ich finde das keinesfalls okay. Nein. Ja, wieso denn nicht? Harvey, bitte. Oh. Nein, ich will das nicht. Hör mal, aber du unternimmst doch nichts. Doch, Harvey. Ich gehe dann zum Anwalt und du... Gut. Dann ziehen wir die Fotos aus dem Verkehr. Was sagst du? Du ziehst die Fotos aus dem Verkehr? Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Oh, danke, Harvey. Also das hätte ich gar nicht von dir erwartet. Keine Sache, Pussy, Schätzchen. Na dann, ja, also Harvey, ich... Irgend... Bis uns irgendwann mal wieder, nicht? Ciao. Pussys Nacktfotos. Ab sofort bitte nur noch an die Ostküste und nach Europa. Der geringe Erfolg von Walk of Fame in den Drive-Ins konnte Pussy Stanton nicht stoppen. Sie war noch als Star von Leckere Krankenschwestern und Blutsauger aus dem All zu sehen, in all ihrer blonden Oklahoma-Pracht und sogar noch nackter als zuvor. Dann ging der Nebenrollenzirkus los. Und Ende der 70er war Pussy verschwunden. So wie die Autokinos und die Filme, die durch beschlagene Fensterscheiben ein junges Publikum mit Sex und Gewalt versorgten. Mit allem, was Spaß macht und verboten ist eben. Walk of Fame. Ein Originalhörspiel von Ulrich H. L. Bassange. Die Rollen und ihre Darsteller waren Pussy Stanton. Och, mein geht nicht, das Auto ist im Eimer. Tanja Schleif. Mary Satana. Heil Hitler! Es wird stark schmerzen. Edda Fischer. Stacy Love. Dürfen wir da richtig schießen? Oder sind wir bloß wieder die ganze Zeit nackig? Winnie Böwe. Aida Gomez. Mensch, Pussy! Bremst doch! Valerie Koch. Teddy Romero. Das Blöde ist, dass ich aus diesen kläglichen Resten Kunst machen soll. Engelbert von Nordhausen. John Miller. Hast du eigentlich den letzten Rest Menschlichkeit auch noch verloren, Leon Rubble? Norman Matt. Paul Sherman. Genau. Die Zwerge foltern das Mädchen. Und dann vielleicht noch ein Damenschlammringkampf. Andreas Pietschmann. Harvey W. Blitz. Jetzt kommst du erstmal mit mir in den Bus und entspannst dich schön. Tommy Pieper. In den Rollen von 8 Zombies, 300 Zombies, Mann im Autokino. Nenn mich nicht Pussy, du Wichser! Alexander Geringas. Und als Gefängnisinsassin, 5 nackte Filipinas, Filmvorführer. Stell dich nicht so an, im Film hast du es doch auch gemacht. Juan Carlos Lopez. Und mit dem Original-Audiokommentar von Jörg Buttgereit und Thilo Gosejohann. Durch die Dokumentation führte sie Rainer Schmidt. Technische Realisation Jürgen A. Glosemeier und Barbara E. Göbel. Komposition Ulrich H. L. Bassange. Und spielten Rita Gillig, Peter Holzapfel, Georg Karger, Lars Kurz, Martin Seliger, Klaus Schiefer. Regieassistenz Nadja Reibschläger. Regie Leonhard D. Koppelmann. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2007. Dramaturgie und Redaktion Martina Müller-Wallraff. Dieses Hörspiel ist der Schauspielerin Candice Rileson gewidmet. Sie starb am 31. März 2006 in Palmdale, Kalifornien. Das war Pop 3 mit einer Schlacht der B-Movie-Klischees. Können Sie natürlich auch kostenlos runterladen im Hörspielspeicher auf hörspiel.wdr.de. Da finden Sie auch Details zu unserem weiteren Programm und über eine wichtige Neuerung. Denn 2016, da wird so einiges anders in WDR 3 und Hörspielfans dürfen sich ganz besonders darüber freuen. Sie bekommen von uns dann nämlich noch mehr Futter für die Ohren. 5-mal die Woche sendet WDR 3 ab Januar kommenden Jahres Hörspiel. Und nicht zu wechselnden Terminen wie bisher, sondern immer zur selben Zeit. Montags bis freitags immer um 19 Uhr Hörspielzeit in WDR 3 ab Januar 2016. Ich bin Christian Möller, ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss. WDR 3 Nachrichten.